Oh, schon länger nicht mehr hier, ne? Einfach mal hier. Ah, erzähl doch mal. Ist schön. Wo warst du denn? Wie lange warst du da? Wie lange warst du da? Kauja in der Nähe vom Nationalpark da. Ja, also der nächste größere Ort ist Bagchan. Oh ja, genau. Aber das ist eine halbe Stunde und ganz viele Schlachtwetter. Ah ja, nee, das ist dann richtig schön. Ja. Die Gegend ist auch schön, auch vom Klima her. Ja, es war Regenzeit. Ne? Es war Regenzeit und Wittenzeit. Oh. War heftig. Ja. Ja, ich habe gesagt, wenn es schneit, sollen sie wieder zumachen, aber haben sie wohl ernst genommen. Da waren die Fenster ein bisschen zu lange auf. Zu lange war es gar nicht auf, es ist einfach sehr kalt. Bitte? Zu lange war es gar nicht auf, es ist einfach sehr kalt. Ja, ja. Aber es geht relativ schnell, also also ich nehme an, der Ofen hat Power, weil die Wände sind ja warm. Das sollte eigentlich nicht so. Also mir ist jetzt schon wieder okay. Als ich gerade reingekommen bin, war richtig kühl. War auch nur ein Fenster auf. Udo muss seine Mütze aber absetzen. Ne? Geht aber nicht hier. So krank kann sie ja auch nicht sein. Habe ich nämlich heute noch gechantet. Ich bin nämlich fleißig dabei, meine Patimokka aufzufrischen, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gechantet habe. 227 Regeln, Montag. Weil mir nämlich auf meinem letzten Retreat in der Panzer eingefallen ist, dass wir zu fünf wahrscheinlich sind, oder zumindest zu viert. Und Achametiko nicht da ist und keiner Patimokka chanten kann. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt habe ich die Initiative, jetzt habe ich einen guten Grund, das mal wieder auf frisch zu machen. Also da bin ich heute bei den Sekias angekommen, das sind die Knigge, die Benimmregeln. Und in dem letzten Wagga von den Sekias sind die Regeln darüber, unter welchen Umständen man einen Dhamma-Vortrag geben darf und unter welchen Umständen nicht. Weil zum Beispiel, wenn jemand eine Knarre in der Hand hat, darf es ihm keinen Dhamma-Vortrag geben. Wenn jemand einen Hut auf hat, darf man keinen Dhamma-Vortrag geben. Wenn jemand einen Stock in der Hand hat, darf man keinen Dhamma-Vortrag geben. Wenn jemand höher sitzt als man, darf man keinen Dhamma-Vortrag geben. Dann darfst du es keinen geben. Es gibt immer die Ausnahme mit Krankheit. Also ich gehe davon aus, zumindest, dass ihr alle sehr krank und schwer behindert seid, dass ihr deshalb auf den Stühlen sitzt. Von daher kann ich da eine Ausnahme machen. Ja, ich bin gebeten worden, heute einen Vortrag über die Giri Mananda Sutta zu geben. Die 60. Lehrrede im 10er Buch der angereihten Sammlung, Anguttara Nikaya, 1060. Von jemandem, der allerdings heute Abend nicht da ist. Aber da wir die Vorträge ja mitschneiden, kann ich ihm ja netterweise den Vortrag dann schicken. Also ich frage halt immer ab und zu gerne mal rum, worüber man mal einen Vortrag geben kann, weil mir fällt dann auch nicht immer noch was ein. Und da war ich ganz dankbar, weil Girimananda Sutta ist eine Sutta, die insbesondere in Sri Lanka als Paritta gilt, also mit in die Liste der Paritas aufgenommen worden ist, also so Schutztexte, und handelt von dem Mönch Girimananda, der krank war und der durch den Vortrag über 10 verschiedene Wahrnehmungen, die der Buddha dem ehrwürdigen Ananda aufgetragen hat, dem ehrwürdigen Girimananda vorzutragen, geheilt wurde. Und deshalb wird die gechantet, wenn jemand krank ist, ähnlich wie Bhujanga Sutta, die wir ja auch chanten im Krankheitsfall. Und da das Thema dieser Sutta, nämlich diese 10 Wahrnehmungen, natürlich das Herz der Buddha-Lehre ausmachen, weil es ja eigentlich in der Praxis, man könnte sagen, um nichts anderes geht, als seine Wahrnehmungen zunächst mal zu verändern und dann über Wahrnehmung als solches hinauszugehen, ist natürlich auch eine sehr spannende Sutta. Wobei natürlich über jede einzelne dieser 10 Wahrnehmungen man einen kompletten Vortrag geben könnte. Von daher werden meine Ausführungen über die einzelnen Wahrnehmungen heute natürlich etwas knapper ausfallen. Und ja, schauen wir mal, wie es vorangeht. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Da ich ein bisschen viel zu tun hatte, war ich leider nicht in der Lage, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, aber ich habe auch zu spät überhaupt von diesem Thema jetzt erfahren, dass ich darüber einen Vortrag gebe, mal die Übersetzung anzuschauen. Ich habe mir nur Bhikkhu Bodhis englische Übersetzung heute Nachmittag durchgelesen und mit der vom ehrwürdigen Jnana Tiloka verglichen, oder Jnana Bonika, weiß gar nicht. Und vielleicht werde ich hier und da ein bisschen was zu den Übersetzungen sagen oder die Übersetzungen einfach verändern. Der Name, den der ehrwürdige Jnana Tiloka der Sutta gegeben hat, ist die Heilung des Girimananda. Einst weilte der Erhabene im Jetaheim bei Savati im Kloster des Anatha Pindika. Damals nun war der ehrwürdige Girimananda krank, leidend, von schwerer Krankheit befallen. Und der ehrwürdige Ananda begab sich zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzend sprach er: sprach der ehrwürdige Ananda zum Erhabenen so: Der ehrwürdige Girimananda, o Herr, ist krank, leidend, von schwerer Krankheit befallen. Gut wäre es, o Herr, wenn sich der Erhabene zu ihm hinbegeben möchte, durch Mitleid bewogen. Wenn du, Ananda, zum Mönch Girimananda hingehen und ihm 10 Betrachtungen weisen willst, so mag es sein, dass nach deren Anhören die Krankheit des Mönches Girimananda auf der Stelle schwindet. Welches sind diese 10 Betrachtungen? Und hier kommt die erste Korrektur. Betrachtungen für das Pali-Wort Sanya ist nicht unmöglich, aber das Wort Sanya heißt eigentlich Wahrnehmung. Also eine Art und Weise wahrzunehmen. Und all diese Betrachtungen oder Wahrnehmungen, von denen der Buddha hier spricht, wie wir sehen werden, sind Wahrnehmungen, die eben genau gegen die gewohnte Wahrnehmung, die wir erlernt haben, angehen. Also die Idee bei diesen verschiedenen Übungen, sich in einer bestimmten Wahrnehmung zu schulen, geht es darum, die gewohnten Wahrnehmungen, die eben nicht im Einklang mit dem Dhamma sind, aufzulösen. Die Betrachtung der Vergänglichkeit, die Betrachtung der Ichlosigkeit, die Betrachtung der Unreinheit, die Betrachtung des Elends, die Betrachtung des Aufgebens, die Betrachtung der Entsüchtung, die Betrachtung der Erlöschung, die Reizlosigkeit in allem Dasein, die Betrachtung der Vergänglichkeit aller Gestaltungen und die Achtsamkeit bei der Ein- und Ausatmung. Und es ist interessant, die 10 kommen also in dieser Form wirklich nur in dieser Sutta vor. Und beispielsweise Achtsamkeit auf den Atem. In der Regel spricht der Buddha da nicht von Sanya, sondern von Sati, Achtsamkeit, Anapana. Sati, Achtsamkeit auf den Atem. Aber für alle die von uns, die Anapanasati praktizieren, wir wissen, dass es eben auch ein Spielen mit der Wahrnehmung ist. Weil die herkömmlich nehmen wir unseren Atem, ja, wenn überhaupt nicht besonders wahr. Aber in dem Maße, in dem wir unsere Aufmerksamkeit eben auf den Atem richten, Sati, Achtsamkeit auf den Atem richten, verändert sich auch die Wahrnehmung des Atems. Und deshalb fällt eben auch die Betrachtung der Ein- und Ausatmung hier in diesen Bereich von der Entwicklung von Wahrnehmung. Was aber, Ananda, ist die Betrachtung der Vergänglichkeit? Da begibt sich der Mönch in den Wald, an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und erwägt bei sich so: Vergänglich ist dieser Körper, vergänglich ist das Gefühl, vergänglich ist die Wahrnehmung, vergänglich sind die Gestaltungen, vergänglich ist das Bewusstsein. Sobald er bei den 5 Objekten des Anhaftens, so verweilt er bei den 5 die Objekte des Anhaftens bildenden Daseinsgruppen in der Betrachtung der Vergänglichkeit. Es geht um die 5 Daseinsgruppen des Anhaftens, Upadana Khanda, Körper, Gefühl, Wahrnehmung. Gestaltungen und Bewusstsein und die als vergänglich zu erwägen. Warum die hier Upadana Kanda genannt werden, ist natürlich klar, weil die Kandas als solche sind einfach nur Kandas, die Daseinsgruppen sind einfach nur Daseinsgruppen, aber in dem Maße, wie ich die vermeine, also die zu meinen mache, bilden die eben Objekte des Anhaftens. Das heißt, ich ergreife diese fünf Daseinsgruppen als mein. Und es ist interessant, der Buddha hätte genauso von diesen fünf Daseinsgruppen sprechen können und sagen, betrachtet die Leidhaftigkeit oder die Ichlosigkeit. Aber die Ichlosigkeit kommt im nächsten Kapitel. Was aber einander ist die Betrachtung der Ichlosigkeit? Da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und erwägt bei sich so. Nicht selbst ist das Auge, nicht selbst sind die Formen, nicht selbst ist das Ohr, nicht selbst sind die Töne, nicht selbst ist die Nase, nicht selbst sind die Gerüche, nicht selbst ist die Zunge, nicht selbst die Geschmäcke, nicht selbst ist der Körper, nicht selbst sind die Körperberührungen, nicht selbst ist der Geist, nicht selbst sind die Objekte des Geistes. Sobald er bei diesen sechs inneren und den sechs äußeren Sinnesgrundlagen in der Betrachtung ihrer Ichlosigkeit. Das einander nennt man die Betrachtung der Ichlosigkeit. Man könnte sich hier fragen, ja, warum hat denn der Buddha bei den fünf Daseinsgruppen vorgeschlagen, die Vergänglichkeit zu betrachten? Und bei den Innen- und Außengebeten, nämlich den sechs Sinnesgrundlagen und Sinnesobjekten, die Ichlosigkeit. Weil die sechs Innen- und Außengebiete sind genauso vergänglich, genauso wie die fünf Daseinsgruppen nicht selbst sind. Also ich habe keine Antwort darauf. Aber es doch interessant, da mal drüber nachzudenken. Fällt da jemand was Interessantes so ein? Dass man halt einmal Anicca und einmal Anatta betrachtet und nicht immer das Gleiche. Also meinst du es liegt nicht nur an der Abwechslungsreichheit? Ja. Nee, der Vollständigkeit halber. Na, der Vollständigkeit halber hätte er über beide vergänglich leidhaft und nicht selbst sein. Ich komme jetzt leidhaft noch. Interessanterweise nicht. Interessanterweise nicht. Ich sage, die Kombination von diesen zehn Wahrnehmungen ist ziemlich interessant und einzigartig eigentlich. Also die fünf Daseinsgruppen sind eben die Beschreibung dessen, also es ist eine Beschreibung dessen, was unser Dasein, unsere Existenz ausmacht. Und in gewisser Weise vielleicht allgemeiner, oder spricht halt hier von Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistigen Gestaltung, Bewusstsein. Und mir fällt immer auf, wenn ich diese beiden Gruppen sehe, in der Aufzählung der fünf Daseinsgruppen ist ein Teil Körper. Körper. Und vier Teile sind Geist. Sprechen von den fünf Daseinsgruppen. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Gestaltung, Bewusstsein sind Teile des Geistes, geistige Komponenten, während Form, Körper ist Körper. Aber wenn man von den sechs Sinnesgrundlagen spricht, dann hat man Augen, Objekte, Töne, also Ohren, Töne, Nase, Gerüche, Zunge, Geschmäcke, Körper, Berührungsobjekte und Geist und Geistesobjekte. Also da hast du fünf Teile Körper, dann geht es um die fünf Sinne und den sechsten Sinn, nämlich den Geistsinn. Also in dieser Variante steht, so wie ich es sehe oder verstehe, die Körperlichkeit mit ihren fünf Sinnesgrundlagen und damit verbunden natürlich den Sinnesobjekten, also innen und außen, im Vordergrund, und der Geistteil ist halt eben nur Geist und Bewusstsein. Nur Geist und Geistbewusstsein. Und die beiden Sanyutta sind ja angereiht in der gruppierten Sammlung, die über diese beiden Beschreibungen unseres Daseins, von diesen beiden Beschreibungen unseres Daseins handeln, werden im Prinzip die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Dinge beschrieben. Also es sind beides Möglichkeiten, auf unser Dasein zu verweisen. Sie schließen sowohl die fünf Daseinsgruppen als auch die sechs Sinnesgrundlagen mit ihren Objekten, schließen alles ein. Also es gibt nichts, was außerhalb der sechs Sinnesgrundlagen liegt, was erlebt werden kann. Und es gibt nichts, was außerhalb der fünf Daseinsgruppen liegt, was erlebt werden kann. Also es sind beides Beschreibungen unseres Daseins, unserer Existenz, nur von einer etwas anderen Perspektive. Und so wie ich es immer für mich interpretiert habe, das nun korrekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich denke mal, es ist auch so ein bisschen eine Charaktergeschichte. Der eine, der vielleicht sinnlichere Neigungen haben mag, der reflektiert über die sechs Sinnesgrundlagen und kommt damit besser klar. Und jemand anders mag vielleicht einen besseren Zugang zu unserer Existenz, unserem Dasein haben, indem man die fünf Daseinsgruppen betrachtet. Wie dem auch sei, die einen sowie die anderen sind sowohl vergänglich, leidhaft, als auch nicht selbst. Aber hier in dieser Sutta entscheidet sich der Buddha halt eben, die Betrachtung der Vergänglichkeit auf die fünf Daseinsgruppen anzuwenden und die Reflexion über die Ichlosigkeit im Hinblick auf die Sinnesgrundlagen. Ja, und in dem Zusammenhang könnte man dann eben nochmal über die Funktion von Wahrnehmung sprechen. Also hier Anicca Sanya, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit, und Anatta Sanya, die Wahrnehmung von nicht selbst. Und es sind, wie eben angedeutet, beides Formen der Wahrnehmung, die eben nicht herkömmlich sind, weil durch unser Unwissen und unser Begehren, also sowohl nach Ähnlichkeit als auch nach Dasein, nehmen wir halt eben sowohl in diesen fünf Daseinsgruppen als auch in den sechs Sinnesgrundlagen Unvergänglichkeit wahr und wir nehmen selbst wahr. Anderen Worten, die Wahrnehmung, die der Buddha hier empfiehlt, ist eine Wahrnehmung, die eigentlich 180 Grad gegen unsere normale Wahrnehmung geht. Das heißt, wir setzen unserer herkömmlichen Wahrnehmung eine gegenteilige Wahrnehmung entgegen, um zunächst mal diese Möglichkeit überhaupt in die Welt zu setzen. Jemand, der vom Dhamma nicht gehört hat, der wird sich hüten, diese Dinge zu versuchen, so wahrzunehmen. Aber Buddha verspricht halt, wenn wir diese Wahrnehmung im Einklang mit dem Dhamma entwickeln, dass da etwas passiert. Was hier passiert, ist, der Nirimananda wird wieder gesund. Zum Beispiel. Was aber einander ist die Betrachtung der Unreinheit. Da betrachtet der Mönch diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und vom Haarschopf abwärts, den hautumgrenzten, mit vielerlei Unrat angefüllten, nämlich so. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Innenhaut, Milz, Lunge, Magen, Darm, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Rotz, Gelenköl und Urin. Soweit er bei diesem Körper in der Betrachtung der Unreinheit. Das Ananda nennt man die Betrachtung der Unreinheit. Haben wir ja auch eben gechantet, die 32 Körperteile, von denen die ersten fünf natürlich an der Oberfläche sind. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, das sind so die fünf, die wir in der Regel wahrnehmen. Und wo natürlich auch die Wahrnehmung am am eingefressensten ist. Also sind diese fünf Körperteile, die wir ja in der Regel sehen, da nehmen wir ja Unvergänglichkeit, selbst und auch Schönheit und Freude wahr. Das sind ja die Zeichen der Schönheit, liegen ja nur in dem Bereich dessen, was wir überhaupt sehen können. Während die anderen natürlich unter der Haut liegen und in der Regel Dinge sind, die wir eben überhaupt nicht erwägen oder betrachten oder nicht betrachten mögen. Und hier empfiehlt der Buddha halt eben darüber zu reflektieren, wie es auch unter der Haut aussieht, aber natürlich auch über diese fünf, interessanterweise die ersten fünf dieser Reihe, sind die ersten fünf Meditationsobjekte, die wir als Mönche von unserem Upajaya bekommen. Also jeder Mönch, der ordiniert, dem werden als erste Anleitung unmittelbar nach seiner Meditation, nach seiner Ordination, diese fünf Körperteile als Meditationsobjekt gegeben, weil es eben genau da sehr wichtig ist, dass man die erwägt und dass man die in eben der entsprechend im Einklang mit dem Dhamma liegenden Weise wahrnimmt. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, die eigentlich die Schönheit oder Unschönheit des Körpers ausmachen, als Ganzes gesehen, machen immer so ein Bild. Aber wenn man die einzeln unter die Lupe nimmt, letztens hatten wir zwei Starfriseure hier und dem habe ich empfohlen, wenn er Haare schneidet, Kesa, Kesa, Kesa als Meditationsobjekt zu benutzen, wenn er den Leuten die Haare abschnippelt, die dann irgendwie auf dem Boden liegen. Ja? Oder das berühmte Haar in der Suppe oder das Schamhaar zwischen den Zähnen oder was auch immer. Die Haut, die mittlerweile, also ich gucke da manchmal so meine Hand an und denke mir so, naja gut, 52, sah mir anders aus. Oder Nägel. Ich habe mir heute nach 2 Wochen mal wieder die Fußnägel geschnitten. Oder Zähne. 2 habe ich jetzt raus, einen oben rechts und einen oben links. Der eine ist ganz rausgekommen, die anderen, die sind in ca. 30 oder 40 kleine Brösel zerbrochen beim Rausnehmen. Und die liegen beide auf meinem Bierdeckel, den ich auf meinem Tisch liegen habe. Die Brösel und der ganze Zahn auf meinem Tisch in meiner Kutti. Die kann ich mir jeden Tag angucken. Also ich habe nicht die Hoffnung, dass die irgendwie zu Reliquien werden, deshalb liegen die da nicht. Die liegen da einfach nur zur Betrachtung der 32 Körperteile auf meinem Bierdeckel, wo immer noch 8 Striche drauf sind. Ist Unreinheit des Körpers dann Asupas? Ja. Ja. Ja, ist interessant, zum Beispiel als der Buddha die Patimokkha aufgestellt hat am Anfang, da waren den Mönchen nur erlaubt, alle 14 Tage zu baden. Und dann kamen alle möglichen Gründe und Entschuldigungen auf, warum man denn öfter baden könnte. Und letztendlich ist die Regel heute, ich sag mal, hinfällig, wenn man so will. Ne? Weil man darf reisen, man darf baden, wenn man auf Reisen geht, man darf reisen, darf baden, wenn man von einer Reise kommt, man darf baden, wenn man gearbeitet hat, man darf baden, wenn man sich unwohl fühlt, etc., etc. Das heißt, im Prinzip kann man baden, wenn man will. So, ne? Aber die ursprüngliche Regel war halt, alle 14 Tage reicht. So. Und ich kann mich erinnern, zu meiner Kindheit, da gab es Badetag, das war einmal die Woche. Ne? Alle im selben Wasser. Alle im selben Wasser. Ich habe mit meinem Bruder im selben Wasser gebadet noch. Das war normal. So. Und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese heutige Wahrnehmung der Hygiene und was irgendwie muss und das ganze Gerödel um die sogenannte Hygiene, finde ich fast ungesund. Also diese Idee, sich fast irgendwo steril zu halten. Also ich denke immer dran, so wie wenn ich Eltern sehe, die irgendwie ihren Kindern alles Mögliche verbieten, und wenn ich dann irgendwie in Ländern bin, wo die Kids halt irgendwie im Dreck spielen oder im Müll oder im Kot, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in Kalkutta Ja, da war also eine Gegend, da war also wirklich, die waren wirklich knöcheltief in der Scheiße. Ja, haben da immer noch Sachen gesucht, die irgendwie essbar oder brauchbar waren. Das ist jetzt ein Extrem. Aber ja, ich glaube, je mehr man sich da irgendwo verhätschelt, umso anfälliger wird man irgendwo auch für Krankheiten. Aber ist jetzt nur so meine Wahrnehmung. Aber interessant auf jeden Fall, dass man eben halt den Körper im Hinblick auf diese Dinge betrachtet und damit natürlich auch die Umstände des Körpers, also die Art und Weise, wie der Körper in unserer Wahrnehmung erscheint. Und dazu gehört natürlich auch der Geruch. Meine ganze Kosmetikindustrie ist nicht umsonst da. Die ist da, um die Wahrheit zu verbergen. Also der Körper ist nichts besonders Attraktives, wenn man wirklich, mal genau hinschaut. Nur das merkt man nicht, wenn man jeden Tag duscht. Aber wenn man mal ein paar Tage nicht duscht, ich kriege schon immer einen Rüffel von einem der Mönche, weil ich ab und zu eben mal nicht so gut rieche, wenn ich mich mal 3 Tage nicht geduscht habe. Also alle 2-3 Tage reicht mir irgendwie. Es sei denn, ich habe irgendwas vor, aber es ist auch zu nervig. Es ist irgendwie, kostet auch Zeit. Ne? Jeden Tag duschen muss das sein. So. Gibt ja noch Katzenwäsche. Katzenwäsche, genau. Was aber Nanda ist die Betrachtung des Elends. Und da bin ich mir nicht ganz sicher über die Übersetzung. Ich meine das Wort. Ach so, genau, das ist dieses Wort, was sowohl Elend, aber als auch Gefahr bedeuten kann. Da begibt sich der Mönch in den Wald, an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und erwägt bei sich so: Wahrlich, voller Leiden ist dieser Körper, voller Elend. Es entstehen in diesem Körper mannigfache Leiden, als wie Erkrankungen von Ohr, Erkrankung von Auge, Erkrankung von Nase, Erkrankung von Zunge, Erkrankung von Körper, Erkrankung von Kopf, Erkrankung von Ohrmuschel, Erkrankung von Mund, Erkrankung von Zähnen, Husten, Engbrüstigkeit, Schnupfen, Entzündung, Fieber, Magenschmerzen, Ohnmacht, Durchfall, Gliederreißen, Ruhr, Aussatz, Beulen, Ausschlag, Schwindsucht, Fallsucht, Zitterroch, eins davon ist Epilepsie, hat er hier nicht drin, Jucken, Grind, was immer das ist, Krätze, Räude, Erkrankung des Blutes und der Galle, Zuckerkrankheit, Lähmung, Blattern, Fisteln durch Galle, Schleim oder Gase, der zusammen Schleim und Gase oder deren Zusammenwirken hervorgerufene Krankheiten, durch Temperaturwechsel, unregelmäßige Lebensweise oder durch unfallbedingte Krankheiten, durch früheres Karma verschuldete Krankheiten sowie Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Kot und Urin. Sobald er bei diesem Körper in der Betrachtung des Elends bzw. der Gefahr, das Ananda ist die Betrachtung des Elends. Und ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, der Buddha hat hier, wenn vielleicht auch die ein oder anderen Übersetzungen nicht ganz so korrekt sein mögen, einen guten Rundschlag gemacht im Hinblick auf bestehende, existierende Krankheiten. Also da könnte man sicherlich noch ein bisschen was zuaddieren. Aber ich denke mal, so hat meistens abgedeckt. Und mir ist es zum ersten Mal so aufgegangen, als ich damals angefangen habe, mir Anatomiebilder anzuschauen. Also was man so für als Mediziner, also es gibt so Anatomiebücher für Mediziner oder angehende Mediziner, wo der Körper halt eben entsprechend auseinandergeschnitten und entsprechend zerlegt dargestellt wird. Und ein Bild, weiß ich noch, was mich total fasziniert hat, war ein Bild von der Sehnenstruktur im Hals und Nacken. Also das sah aus wie ein Kabelschacht in irgendeinem Elektrokasten aus den 30er Jahren. Also wie viel Kabel da in unserem Nacken lauert. Also es ist kein Wunder, wenn wir Nackenschmerzen haben. Dass das halt überhaupt funktioniert und dass wir nicht ständig Nackenschmerzen haben, ist eigentlich ein Wunder. Ja? Weil da kann so viel schief gehen in diesem Körper, das ist wirklich unglaublich. Und so die Idee, der Buddha gibt diese Beschreibung all dieser Krankheiten dem ehrwürdigen Ananda mit dem Auftrag, dem ehrwürdigen Girimananda das vorzutragen, mit der Absicht, ihn zu heilen. Das scheint erstmal ja zumindest seltsam. Ne? Aber in dem Moment, wo man beginnt zu reflektieren, wie viele Möglichkeiten eigentlich bestehen, für diesen Körper krank zu sein und das eigentlich Krankheit der Normalzustand ist. Also wenn ich bin mal zum Arzt gegangen und habe zu dem Arzt gesagt, mit mir ist alles in Ordnung. Und der Arzt hat mich gefragt, wie und warum bist du dann hier? Also eigentlich müsste man nicht sagen, mit mir stimmt was nicht, sondern mit mir stimmt was. Also wir haben es eigentlich 180 Grad entgegen. Der Körper, der ist so anfällig, da sind so viele Möglichkeiten. Nur Krankheit wird eben, insbesondere auch in unserer heutigen Gesellschaft, vertuscht, versteckt, verborgen, gar verheimlicht. Also es ist nicht schick, krank zu sein. Also das Übelste war für mich, ich habe mal ein Jahr in Disneyland verbracht, also in den USA, und die Wahrnehmung dieser Kids in der Schule war so für mich so abstoßend, dass, also mir ist richtig schwindelig geworden. Ne? Also diese Notwendigkeit, alles Unschöne um jeden Preis zu verbergen, das stand so im Zentrum der Wahrnehmung und des Bewusstseins dieser Kinder in dieser Schule. Ja, also ich meine, wir kennen das alle. Die Mädels in der Pause in die Toilette und vor den Spiegel und Schminke neu drauf. Und, ne, und wir haben uns irgendwie haben uns halt eben auch, ne, Jungs sind nicht anders in der Richtung, die müssen sich auch irgendwie vor den Spiegel stellen und sich irgendwie schön machen. Wenn vielleicht auch auf eine andere Art. Aber da, das war so extrem. Ja, also alleine da war ich zum ersten Mal. Also diese Idee, dass eine Frau sich unter den Arm rasieren muss, das war ein absolutes Muss zum Beispiel da. Also das ging nicht, dass eine Frau sich unter den Arm nicht rasiert hat. Oder dass man überhaupt zeigte, dass man schwitzt, was eigentlich unmöglich ist, weil das war in Florida. Aber dieser Aufwand zu verbergen, dass da irgendwie aus diesem Körper Schweiß austritt. Also das war alles so im Mittelpunkt deren Leben. Das hat mich also völlig, völlig irritiert. Also völlig. Ich konnte echt nicht mit umgehen. So, ne? Ja, und so von daher hier die Anweisung, die der Buddha halt eben gibt, darüber nachzusinnen, was mit diesem Körper alles schieflaufen kann, als Mittel, um gesund zu werden, ist eigentlich genial. Weil ein großer Teil ist halt eben unser Geist. Das heißt, unsere geistige Haltung, unsere geistige Einstellung, unsere Einsicht in die Natur unseres Daseins hat mit Sicherheit und hat hier für den ehrwürdigen Gelimananda eine klare Auswirkung auf diese Krankheit gehabt. Und ich habe selber erlebt, wie durch Spielen mit Wahrnehmung gewisse Schmerzen von einer Sekunde auf die andere verschwunden sind. Also wirklich ziemlich extreme Schmerzen, die durch eine Veränderung der Wahrnehmung einfach nicht mehr da waren. Also einfach nur um dieses Wort Sanya, diese Wahrnehmung, wie sehr die unser Erleben bedingt, ist enorm. Also Gefühl und Wahrnehmung steht wirklich im Zentrum unseres Erlebens. Und es dreht sich eigentlich alles um Gefühl und Wahrnehmung. Die Art und Weise, wie wir wahrnehmen und wie wir mit Gefühl umgehen, bestimmt unsere Lebensqualität zu einem enormen Maß. Was aber einander ist die Betrachtung des Aufgebens. Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen sinnlichen Gedanken nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und vernichtet ihn, bringt ihn zum Schwinden. Er lässt einen aufgestiegenen Gedanken des Hasses sowie einen aufgestiegenen Gedanken des Schädigens sowie andere jeweils aufgestiegene, üble, unheilsame Dinge nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und vernichtet sie, bringt sie zum Schwinden. Das Ananda nennt man die Betrachtung des Aufgebens. Und es ist auch interessant, warum das als in diesem Kontext von Sanya jede jeder aufgestiegene Gedanke, ob es nun sinnliches Begehren ist, ob es Aversion ist, Hass, Schädigung, Grausamkeit, irgendwelche anderen unheilsamen Geisteszustände, die in uns entstehen, können wir durch Veränderung unserer Wahrnehmung, wie der Buddha hier empfiehlt, überwinden, vertreiben, vernichten, zum Schwinden bringen. Aber in der Regel, was wir tun, wenn Gedanken da sind, die unseren Geist fesseln, Gedanken, die wir ergreifen, an denen wir festhalten, dann schüren wir quasi damit diese Wahrnehmung. Und damit setzen die sich natürlich entsprechend fort. Während wenn man sich anstrengt, eine Situation oder egal was, auf eine andere Weise wahrzunehmen, dann verändern sich auch die Gedanken. Die Wahrnehmung verändert sich. Gedanken sind eigentlich das Produkt unserer Wahrnehmung. Wenn ein Sinnesobjekt in den Bereich unserer Sinnesgrundlagen tritt, mit Aufmerksamkeit und Bewusstsein entsteht entsprechender Sinneskontakt. Mit Sinneskontakt entsteht unweigerlich Gefühl, entweder angenehm, unangenehm oder neutral. Und was wir fühlen, nehmen wir wahr. Das heißt, Wahrnehmung und Gefühl sind immer miteinander verbunden. Die erscheinen gleichzeitig. Und was wir wahrnehmen, darüber denken wir nach. Das heißt, wenn unheilsame Gedanken, sinnliches Begehren, Hass, egal, unheilsame Gedanken entstehen, dann sind die das Produkt unserer Wahrnehmung. Das heißt, in dem Moment, wo wir beginnen, unsere Wahrnehmung zu verändern, mit unserer Wahrnehmung zu spielen, das heißt, wir müssen erstmal erkennen, dass wir überhaupt mit dieser Wahrnehmung spielen können, dass wir überhaupt in der Lage sind, unsere Wahrnehmung willentlich zu verändern, dann können wir damit auch die Gedanken auflösen. Zum Beispiel. Also diese Betrachtung des Aufgebens, da geht es ums Aufgeben von unheilsamen Dingen. Die ganze Praxis der vier rechten Anstrengungen in der Lehre ist das Bemühen, heilsame Zustände zu erschaffen und zu entwickeln und zu entfalten und unheilsame Zustände nicht entstehen zu lassen und die, die bereits entstanden sind, zu vertreiben. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Kernbestandteil unserer Arbeit von Moment zu Moment zu Moment, den ganzen Tag über, nicht nur, wenn wir meditieren. Deshalb steht beispielsweise auch hier nicht irgendwie, dass man dafür in den Wald gehen muss oder sich an den Fuß eines Baumes setzen muss oder in irgendeine leere Behausung, sondern der Umgang mit unseren Gedanken, das Aufpassen auf die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, in dem Zusammenhang, ist eine Sache, die ständig ablaufen muss. So. Was aber einander ist die Betrachtung der Entsüchtung. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Wort das ist. Entsüchtung, was ist das normalerweise? Welches Pali-Wort übersetzt in die Entsüchtung im Deutschen? Niroda ist das nicht. Niroda ist das Nächste. Was ist davor? Das Aufgeben? Viraga ist das, genau. Viraga. Also Viraga heißt eigentlich verblassen. Raga ist Lust und Viraga ist entlüsten, entsüchten, verblassen. Also das ja, Auslaufen eben dieses Schwinden lassen. Bitte? Schwinden lassen, ja, kann auch sein. Was aber einander ist die Betrachtung der Entsüchtung. Da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes oder eine einsame Behausung und erwägt bei sich so. Das ist der Friede. Das ist das Erhabene. Nämlich der Stillstand aller Gestaltungen. Die Entledigung aller Daseinsstützen. Die Gierversiegung. Die Entsüchtung. Das Nibbana. Und das ist also einer meiner wenigen Sätze, die ich im Pali kann, weil ich das einem so toll finde, diese Aufreihung hier, weil letztendlich eine Beschreibung vom Nibbana ist. Also diese Idee von dem Verblassen, dem sich Auflösen der Dinge und im nächsten Teil spricht der Buddha eben, was ist die Betrachtung der Erlöschung? Das ist genau das Gleiche. Da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes über eine einsame Behausung, erwägt, das ist der Friede, das ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller Gestaltungen. Also er sagt hier Daseinsgebilde, aber es ist Sankara. Sabbe Sankara Samatha. heißt das zur Ruhe bringen, wörtlich übersetzt das zur Ruhe kommen aller Gestaltungen. Die Entledigung aller Daseinsstützen, Sub-Upadhi, Upadhi ist den Daseinsstützen, oder wie ich gerne mal sage, Daseinskrücken. Das heißt, die sind die Dinge, die unser Dasein, ne, auf die sich unser Dasein stützt. Die Gierversiegung, das Erlöschen, das Nibbana. Also Erlöschen ist Nirodha und diese zweite Betrachtung ist auch Nirodha, also Auflösung. Und beides sind eigentlich in gewisser Weise Erwägungen über das Nibbana, weil das ist, was Nibbana ist, nämlich das zur Ruhe kommen aller Gestaltungen. Alles, was bedingt entsteht, kommt irgendwann sowieso zur Ruhe. Es gibt nichts, was bedingt entsteht, wird ewig wert. Geht nicht. Heißt, die Dinge wollen eigentlich zur Ruhe kommen, die wollen zum Stillstand kommen, die wollen zu Ende gehen, aber durch diese Daseinsstützen sind wir halt die ganze Zeit bemüht, aufrechtzuerhalten. Das heißt, dieses Erkennen dieser Dinge als vergänglich leidhaft nicht selbst führt, wenn Einsicht stattfindet, dazu, dass die Dinge von alleine sich beginnen aufzulösen und zur Ruhe zu kommen. Und dann ist halt Stille und Frieden da. Und das, was Nibbana ist, wenn all diese Gestaltungen sich aufgelöst haben, zur Ruhe gekommen sind. Und das Ruhe ist Frieden. Nächste ist total, ja, finde ich eigentlich, ist glaube ich echt einzigartig im ganzen einzigartig nicht, aber ist genial. Was aber, Ananda, ist die Betrachtung der Reizlosigkeit in allem Dasein? Oder Reizlosigkeit allen Daseins. Da überwindet der Mönch das krampfhafte Hängen an der Welt. Diese beharrliche, hartnäckige Tendenz des Geistes, er wendet sich davon ab und haftet nicht daran. Das, Ananda, nennt man die Betrachtung der Reizlosigkeit allen Daseins. Und das hätte ich am liebsten heute gerne mal nachgeschaut, was das wirklich im Pali ist. Ich habe Thich Nhat Hanh gelesen, das ist ein bisschen anders. Aber das, was ich für mich immer so daraus mache, ist, da ist eine Faszination an Dasein. Wir sind fasziniert mit Dasein, mit Existenz. Da ist eine Faszination. Und was der Buddha sagt, ist die Wahrnehmung zu entwickeln, die 180 Grad entgegen dieser Faszination mit Dasein geht. Ich kann mich erinnern, habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, die Story da, wo mir sich die Nackenhaare aufgestellt haben. Wir haben eine Dokumentation, als ich vor Jahren in Mülheim war, beim Freund von mir eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über irgendwelche großen Fische, die in unglaublichen Tiefe am Fuße eines Vulkans lebten. Da sind also mit so Tiefseetaucher da runtergegangen und haben diese majestätischen Fische, die da in dieser absoluten Dunkelheit in unglaublichen Tiefen wirklich an diesem Fuß am Meeresboden dieses Vulkanes leben, und haben die gefilmt. Und ich sah so die Faszination von meinem Freund an diesen Wesen, an diesen Fischen. Man sah schon majestätisch aus, ne, wie die so daher schwammen, und die hatten das ganze Meer für sich und das war alles ganz toll und das sah alles so romantisch aus und so. Ne, und so, und ich sah so in seinen Augen dieses Leuchten und diese Faszination für diese Daseinsform. Und in dem Moment habe ich so reflektiert und das war so eine Einsicht in dem Moment, wenn der jetzt stirbt, wird er als so ein Viech wiedergeboren. Wenn er jetzt abkratzt in dem Moment, wenn er jetzt einen Herzschlag kriegt, zack, ist er am Fuße von diesem Vulkan, als so ein Viech. Genau so funktioniert Wiedergeburt. Wir werden nicht willkürlich irgendwo geboren. Wir werden wiedergeboren, weil wir eine Affinität haben mit dieser Daseinsform. Weil wir Karma gemacht haben, welches uns in dieser Art und Weise wieder erscheinen lässt. Weil wir Begehren haben nach einer bestimmten Daseinsform. Und das Karma, als so ein Fisch wiedergeboren zu werden, da brauchst du nicht viel besonders gutes Karma für, weil die Tierwelt ist nun mal keine besonders angenehme Daseinsform. Auch wenn das noch so romantisch im Fernsehen aussieht. Ja, weil das Leben im Tierreich ist von Angst geprägt. Ja, genauso wie das Dasein im Geisterreich von Entbehrung geprägt ist. Ja, das sind die Geistesqualitäten, die im Zentrum des Daseins im Tierreich stehen, ist Angst, fressen und gefressen werden. Ja, genau wie das Geisterreich von Entbehrung geprägt ist. Doch heißen die hungrige Geister, ja, weil die in einem Bereich leben, wo sie die Dinge, die sie eigentlich gerne hätten, nicht haben können, weil sie keinen Körper haben. Ja, so. Und ich hatte halt diese Sachen, das war glaube ich das erste Mal, als ich aus Thailand zurückkam, waren so gewisse Sachen, die ich mir einfach angeeignet hatte. Und das kam in dem Moment, wo wir halt diese Doku guckten im Fernsehen, kam das hoch, als der diese Faszination zum Ausdruck brachte. Und das war in dem Moment für mich so sonnenklar. Ne? Das ist genau das, was passiert. Die Faszination, ja, da ist eine Faszination mit Dasein. Weil wir eben Dinge sehen oder sehen wollen, von denen der Buddha sagt, aufgepasst, das ist nicht unbedingt so, wie ihr das da wahrnehmt. Versucht mal eure Wahrnehmung zu verändern, weil da liegt Frieden, da liegt Freiheit, da liegt das, was erhaben ist und wird dieser Gefahr entkommt. Und diese Gefahr, die ständig da ist. Wir wissen nicht, wie lange die Dinge für uns Bestand haben, wie lange unser Körper Bestand hat, wie lange angenehme Gefühle reichen, wie lange, ne? Das kann jederzeit vorbei sein. So. Und hier sagt der Buddha halt eben, diese Bemühung, eine Wahrnehmung zu entwickeln, die entreizt, also diese Faszination, diese Reizlosigkeit in uns hervorbringt, dieser Faszination entgegenwirkt, ist eine Wahrnehmung, die zur Befreiung führt. Oder zur Heilung. Ist das auch Viraga? Nee, das ist eine. Ich weiß jetzt genau nicht, wie das Pali ist. Was aber einander ist die Betrachtung der Vergänglichkeit aller Gestaltungen, wieder Daseinsbildungen. Betrachtung der Vergänglichkeit aller Daseinsgestaltung, also aller Gestaltungen. Da empfindet der Mönch Entsetzen, Ekel und Abscheu vor allen Gestaltungen. Das Ananda nennt man die Betrachtung der Vergänglichkeit aller Daseinsbildungen oder aller Gestaltungen. Und also Sankara wird selbst Bhikkhu Bodhi jetzt in der letzten Übersetzung wieder als bedingte Phänomene Conditioned Phenomena übersetzt hat, ist aber auch aktiv. Und das müssen wir halt immer wieder uns dran erinnern. Sankara, Gestaltungen, ist ein gutes deutsches Wort, sind sowohl Dinge, die etwas gestalten, als auch da die Tatsache, dass sie selbst gestaltet sind. Also Gestaltungen sind sowohl aktiv als auch passiv. Sie sind gestaltet, aber gestalten auch wiederum. Der Buddha hat mal in einer Sutta gesagt, oder in mehreren wahrscheinlich sogar, als ihn jemand gefragt hat, was sind Gestaltungen? Und der Buddha hat gesagt, Gestaltungen sind die Dinge, die das Gestaltete gestalten. Also einfach nur, um das klar zu machen. Alles sind Bedingungen. Alles, unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein, unsere ganze Existenz besteht nur aus Bedingungen, aus Gestaltungen, die sich ständig verändern, die ständig neue Formen annehmen. Und Gestaltungen sind eben alle deswegen vergänglich. Und deshalb spricht der Buddha hier von der Betrachtung der Vergänglichkeit eben aller Gestaltungen und die Art und Weise, wie ich die Vergänglichkeit aller Gestaltungen betrachte, ist eben, indem ich eine Wahrnehmung entwickle, wo ich gegenüber diesen Gestaltungen Entsetzen, Ekel und Abscheu entwickle. Und das ist natürlich für jemanden, der überhaupt nicht im Dhamma steht, als zunächst mal wie mit dem Brett vom Kopf. Ja? So. Aber je mehr wir im Dhamma wachsen und mal in der Meditation dieses geistige sich abwenden von diesen Gestaltungen erfahren und erlebt haben, wissen wir, dass das ein heilsamer, glücklicher, friedvoller Zustand ist. Das heißt, der Geist ist normalerweise ständig damit beschäftigt, nach diesen Gestaltungen zu streben. Wir sind die ganze Zeit unterwegs, da ist die ganze Zeit Aktivität. Und in dem Moment, wo der Geist sieht, das sind alles Gestaltungen und wendet sich davon ab, ja, dieses Nibbida, dieses sich abkehren von diesen Gestaltungen, wo der Geist dann nach innen geht und zur Ruhe kommt und friedvoll wird und Glückseligkeit in sich empfindet, ist ein total angenehmer, heilsamer Zustand. Ja? Aber er erfordert eben eine Art und Weise der Wahrnehmung, die eben 180 Grad gegen die normale Wahrnehmung geht. Und das ist halt eben entgegen dieser Faszination eine Abscheu und ein Abstoßung gegenüber diesen Dingen. Und zum krönenden Abschluss: Was aber Ananda ist die Achtsamkeit bei der Ein- und Ausatmung. Da begibt sich der Mönch in den Wald, an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung. Mit gekreuzten Beinen setzt er sich nieder, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig haltend. Achtsam atmet er ein, achtsam atmet er aus. Atmet er kurz ein, so weiß er, ich atme kurz ein. Atmet er kurz aus, so weiß er, ich atme kurz aus. Atmet er lang ein, so weiß er, ich atme lang ein. Atmet er lang aus, so weiß er, ich atme lang aus. Den ganzen Körper empfindend will ich einatmen, so übt er sich. Den ganzen Körper empfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Körperfunktionen beruhigen, hat er Körperfunktionen, aber sind eigentlich Körpergestaltungen. Ja? Das gleiche Wort, Sankara. Die drei Formen der Gestaltungen, ja, zu denen wir Abscheu entwickeln sollen: körperliche Gestaltung, sprachliche Gestaltung, geistige Gestaltung. Was sind körperliche Gestaltungen? Ein- und Ausatmen. Ein- und Ausatmung ist das, was unseren Körper gestaltet, am Leben erhält. Was sind sprachliche Gestaltungen? Denken. Und was sind geistige Gestaltungen? Gefühl und Wahrnehmung. Genau. Gefühl und Wahrnehmung. Also den ganzen Körper klar empfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Dann die körperlichen Gestaltungen beruhigen, sprich den Atem, will ich einatmen, so übt er sich. Die körperlichen Gestaltungen beruhigend will ich ausatmen, so übt er sich. Glück oder Freude oder Verzückung empfindend will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Das ist jetzt die zweite Tetrade, also ich werde jetzt nicht keinen Vortrag über die Anapanasati-Sutta geben, aber empfiehlt sich wirklich für euch alle mal, die Anapanasati-Sutta gelesen zu haben und diesbezüglich auch mal Fragen zu stellen, wenn das angebracht ist. Ich habe in der Regenzeit einen Vortrag über Anapanasati gegeben, der am Ende der auch auf unsere Best-of wahrscheinlich kommt, vorausgesetzt der macht soweit, weiß nicht, was der für Noten hat, der mit reinkommt. Von daher lese ich jetzt hier nur kurz durch und dann können wir uns entscheiden, worüber wir vielleicht noch ein bisschen uns unterhalten wollen. Also Freude empfindend will ich einatmen, Freude empfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Freude klar empfindend will ich einatmen und ausatmen, so übt er sich. Die geistigen Gestaltungen klar empfindend will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Die geistigen Gestaltungen beruhigen will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Also in der ersten Tetrade beruhigen wir den Atem, die körperlichen Gestaltungen, bis der Atem zur Ruhe kommt. In der zweiten Tetrade geht es um die Geistesgestaltung, durch Wahrnehmung und Gefühl. Das heißt, dieses Beti, diese Freude, was Wahrnehmung und Gefühl ist, beruhigen und zur Ruhe bringen, ist die Aufgabe in der zweiten Tetrade. Aber es muss natürlich erstmal da sein. Den Geist klar erkennend will ich einatmen und ausatmen, so übt er sich. Das heißt, in dieser Tetrade sehen wir eigentlich zum ersten Mal den Geist. Vorher sehen wir nur die Inhalte oder die Verschleierungen des Geistes. Und eigentlich erst, wenn diese geistigen Gestaltungen zur Ruhe gekommen sind, sehen wir zum ersten Mal, was Citta eigentlich ist. Den Geist klar erkennend will ich einatmen und ausatmen, so übt er sich. Den Geist erheitern will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Den Geist sammeln will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Ende der dritten Tetrade ist Samadhi. Den Geist sammeln. Den Geist befreien will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Das ist das Ende der dritten Tetrade. Was ist der befreite Geist? Welchen Zustand der Meditation haben wir da erreicht? Überwindung von Wahrnehmung und Gefühl? Nee, so weit sind wir noch nicht. Noch nicht. Befreiter Geist? Gesammelter Geist? Du warst noch nicht da. Viertes Jhana dann, oder? Nein, das weiß ich auch noch nicht. Zweites Jhana. Weil im ersten Jhana ist er noch Vitakka Vichara, ist er noch Bewegung. Wahrnehmung, Gefühl, Beti, Sukha. Aber am Ende der dritten Tetrade, wenn der Geist gesammelt ist, und Vitakka Vichara nicht mehr da sind, dass keine Bewegung mehr da ist, der Geist sich wirklich sammelt, ist die Befreiung des Geistes. Und deshalb geht ja auch die Anapanasati Sutta nur bis dahin. Weil darüber hinaus können wir nichts mehr machen, können wir keine Entscheidung mehr treffen. Nach dem zweiten Jhana ist vorbei. Mit Absicht und Eingreifen und deshalb die erste Tetrade, da spricht der Buddha von Kaya Nupassana, Betrachtung des Körpers, als Satipatthana. Im zweiten Tetrade spricht der Buddha von Vedana Nupassana, Betrachtung des Gefühls, als Satipatthana. Und die dritte Tetrade, wo es um die geistigen Gestaltungen geht, spricht der Buddha von Cittanupassana, Betrachtung des Geistes, oder den Geist zum ersten Mal sehen, wirklich, als alleine stehendes Ding. Und in der vierten Tetrade, wie jetzt kommt, spricht der Buddha von Dhammanupassana als Satipatthana. Betrachtung der Dhammas oder Geistesobjekte. Nämlich, die Vergänglichkeit betrachtend will ich einatmen und ausatmen, so übt er sich. Und jetzt wieder, Entsüchtung betrachten will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Die Erlöschung betrachten will ich ein- und ausatmen, so übt er sich. Die Entledigung betrachtend will ich einatmen und ausatmen, so übt er sich. Also Anicca, Viraga, Niroda und ich glaube, das letzte ist Patinissaga. Also wieder die Dinge, die er auch davor, von denen er ja auch davor gesprochen hat, die kehren hier in der Anapanasati, in der vierten Tetrade wieder auf, wieder zurück oder kommen da wieder vor, weil nachdem der Geist wirklich mal sich gesammelt hat, ist natürlich so eine Betrachtung von Vergänglichkeit, Entsüchtung und Erlöschung geht natürlich viel tiefer. Deshalb führt an so einem Punkt diese Betrachtung auch zu tiefer Einsicht. Und deshalb ist die Anapanasati Sutta in ihrer Gesamtheit, wenn man die liest, ein Rundschlag von A bis Z. Also wirklich von den Anfängen der Praxis bis hin zum Nirvana. Und deshalb ist wirklich eine gute Sutta, um die man sich mal aneignen kann. Das nun einander nennt man die Achtsamkeit bei der Ein- und Ausatmen. Wenn du einander zum Mönch Girimananda nun hingehst und ihn diese 10 Betrachtungen weisen willst, so mag es sein, dass nach dem Anhören die Krankheit des ehrwürdigen Girimanandas auf der Stelle schwindet. Und nachdem nun der ehrwürdige Ananda vom Erhabenen diese 10 Betrachtungen gelernt hatte, begab er sich zum ehrwürdigen Girimananda und unterwies ihn in diesen 10 Betrachtungen. Sobald aber der ehrwürdige Girimananda diese 10 Betrachtungen vernommen hatte, legte sich seine Krankheit auf der Stelle. Er erhob sich von seinem Krankenlager und war von seiner Krankheit geheilt. So. Bekannt, welche Krankheit das war? Oder war das die Krankheit am Dasein? Und nee, der war richtig krank. Das ist ja im Bojanga auch. Da gibt es sogar, da waren wir, glaube ich, als wir in Indien waren, wo Mahamoggallana so krank war. Da bei dem Aufstieg zu der Höhle, wo das erste Konzil war. Das ist so ein Steinbunker auf der rechten Seite. Und angeblich war das der Platz, wo Mahamoggallana war. Ja, Bojanga Sutta wird ja auch von Mahamoggallana, Kassapa, glaube ich, Chunda, also von mehreren Mönchen gesprochen, die krank waren. Und indem die von den 7 Erwachungsgliedern hören, wird deren Krankheit geheilt. Und hier eben halt von diesen 10 Betrachtungen. Also der war noch nicht fertig mit der Praxis, das war nicht so ein versteckter, er wurde von der Krankheit geheilt, dann hätte der Buddha sonst noch gesagt oder wäre dann noch überliefert. Und nee, ich weiß gar nicht. Das hat mich heute auch kurz beschäftigt. Mal die Überlegung, ob der ehrwürdige Girimananda einer der Schüler ist, die aufgelistet werden als besonders in irgendeinem Feld. Also es gibt so eine Gruppe, ja. Sagt eben, Mahamoggallana war der Nummer 1 in psychischen Fähigkeiten und Sariputta war die Nummer 1 in analytischem Wissen und so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Sutta gibt, wo vom ehrwürdigen Girimananda das Erwachen beschrieben wird. Weiß ich jetzt nicht. Ashinotama, weißt du? Girimananda? Nein. Weißt du auch nicht, ne? Nee, ich weiß nicht, ob der Arhat geworden ist oder so. Also ist mir jetzt nicht bekannt. ist der, genau der Unterschied zwischen Reflexion und Betrachtung. Also ich, wenn ich reflektiere, dann nehme ich ja die Dinge anders wahr. Oder? Also ich überlege mir, also zum Beispiel, ich hatte heute, mir ging es körperlich nicht so besonders gut und ich habe gemerkt, wie ich so in einen unheilsamen Zustand verfalle mental, Selbstmitleid kam und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das muss jetzt nicht sein und habe meine Wahrnehmung verändert. Mhm. Ich habe darüber nachgedacht, wie gut es mir eigentlich geht, dass ich hier sein kann. Das ist ja fantastisch, ja, dass ich dem Dharma begegnen durfte und so weiter. Und schubte ich was, Selbstmitleid weg und ich war einfach glücklich. Genau, das ist brillant, besser hättest du es gar nicht beschreiben können, weil das genau, Reflexion und Betrachtung sind ja alles nur Worte. Ne? Aber wenn man sich überlegt, was du halt gemacht hast, du hast geschaut, was da ist, hast erkannt, was da ist und hast gesehen, dass dieser Zustand bedingt ist und dass er gewisse Ursachen hat. Und in dem Maße, in dem du das betrachtet hast, und die Ursachen aufgelöst hast oder verändert hast, hat sich auch das Produkt mit verändert. Das heißt, Betrachtung heißt eigentlich hinschauen. Genaues Hinschauen. Und das sind halt Sachen, die sind ähnlich, aber doch irgendwo verschieden. Sonst hätte der Buddha nicht verschiedene Worte benutzt. Das Wort Sati, ja, Anapanasati, Achtsamkeit bei der Ein- und Ausatmung. Aber wenn ich achtsam bin, dann schaue ich ja auch hin. Dann habe ich ja auch eine größere Gabe hinzuschauen. Oder bei den Satipatthana, also den vier Grundlagen der Achtsamkeit, ja, spricht der Buddha von Kayanupassana, also eine Betrachtung. Ist eine Art der Betrachtung, eine bestimmte Weise der Betrachtung. Ja, heißt ich und das hängt ja mit der Wahrnehmung zusammen. Ja, das heißt, die Art und Weise, wie ich betrachte, ist ja, ich verändere meine Wahrnehmung, aber die Frage ist halt eben, verändere ich meine Wahrnehmung durch das Betrachten oder verändere ich die Betrachtung durch die Wahrnehmung? Ja? In Wirklichkeit, wenn ich genau hinschaue, sehe ich, dass ich Möglichkeiten habe. Wenn ich Sati habe, wenn ich wirklich Achtsamkeit habe, dann habe ich die Möglichkeit, eine Veränderung zu bewirken. Wenn ich die Achtsamkeit nicht habe, dann bin ich in einer bestimmten Wahrnehmung gefangen. Ja? Und das ist genau das, was wir lernen müssen. Die Tatsache, dass Wahrnehmung willkürlich ist, ja? Oder nicht willkürlich, die ist bedingt. Ja, aber die ist austauschbar. Mhm. Ja, und weil sie austauschbar ist, können wir sie austauschen. Das heißt, in dem Moment, wo ich betrachte und das erkenne, ja, kann ich meinen Blickwinkel, meine Art und Weise zu betrachten oder meine Wahrnehmung, wie immer du das dir zurechtlegen willst, verändern. Und damit verändert sich auch meine Wahrnehmung. Ja, und das ist einfach das Geschick, was wir entwickeln müssen, weil es geht ja in all diesen Betrachtungen geht ja eigentlich um nichts anderes als der gewohnten Wahrnehmung etwas anderes entgegenzusetzen. Das ist ja einfach nur, was heißt einfach nur, aber es ist eine Anleitung, die dazu führt, dass wir erkennen, dass wir nicht dazu verdammt sind, auf ewig so und nicht anders wahrzunehmen. Und erst wenn wir das erkannt haben, dass Wahrnehmung in Anführungsstrichen willkürlich ist und dass wir die verändern können, können wir auch Wahrnehmung als Wahrnehmung erkennen. Weil das ist ja schließlich das letztendliche Ziel. Weil es geht ja nicht darum, in Widerwärtigkeit oder Abscheu zu verweilen. Oder es geht ja nur darum, dieser gewohnten Wahrnehmung von alles ist mein. Nee, nichts ist mein, entgegenzusetzen erstmal. Oder, ach, ist das alles beständig und standhaft und toll und das bleibt es jetzt so für immer. Nee, das ist alles vergänglich, zack, so. Ja. Oder, ach, ist das alles schön und toll. Nee, ist alles leidhaft, zack, setzt jemand entgegen. So. Das heißt, irgendwann hast du mehrere Möglichkeiten. Je achtsamer du bist, umso mehr kannst du mit dieser Wahrnehmung spielen und kannst sie austauschen. Ja. Aber es geht letztendlich nicht darum, eine Wahrnehmung für die andere auszutauschen. Ja? Aber wir können nicht so naiv sein, zu sagen, Wahrnehmung ist vergänglich, Wahrnehmung ist leidhaft, Wahrnehmung ist nicht selbst, ich nehme jetzt nicht mehr wahr. Oder ich gebe jetzt Wahrnehmung auf. Ja? Ich muss erstmal lernen, dass ich überhaupt einen Einfluss habe oder dass ich überhaupt mit dieser Wahrnehmung spielen kann. Ja? Und dann kann ich irgendwann so weit kommen, dass ich Wahrnehmung in dem ersten Kapitel war, nämlich die Vergänglichkeit der fünf Daseinsgruppen. Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein sind vergänglich, leidhaft, nicht selbst. So, und erst wenn ich dann aber auf diese Weise irgendwie mir angelernt habe, kann ich so weit gehen und mir die Daseinsgruppen angucken und in den Daseinsgruppen wirklich diese Vergänglichkeit erkennen. Genau wie der Buddha erst in der vierten Tetrade im Anapanasati-Sutta sagt, da lohnt es sich mal wirklich Vergänglichkeit zu betrachten. Weil wenn der Geist sich mal gesammelt hat, du hast zu dem Zeitpunkt nach der dritten Tetrade im Anapanasati-Sutta, hast du zwei Hauptgruppen von Sankhara hinter dir gelassen. Das heißt, zwei Hauptgruppen von Gestaltungen, nämlich körperliche Gestaltungen, hast du beruhigt, ja, und sprachliche Gestaltungen hast du komplett aufgegeben. Das heißt, da ist kein Denken mehr. Das heißt, eine ganze Gruppe von Gestaltungen, die wir normalerweise für selbstverständlich halten, weil sie immer da ist, die war plötzlich nicht mehr da. Du hast einen Zustand erlebt, wo der Geist alleine stand, ohne irgendwelche anderen Substrate oder Beimischungen oder irgendwas. Und dann kannst du mal wirklich Vergänglichkeit betrachten, weil da ist wirklich was vergangen. Du hast da mal eine Zeit lang einen Zustand erlebt, wo keine Gedanken waren. Die sind vergänglich. Hast du wirklich mal die Vergänglichkeit gesehen? So. Und darum geht es halt eben, dieser Wahrnehmung, egal auf welche Weise wir uns das irgendwie aneignen können, zu spielen, lernen zu spielen, Wahrnehmung zu verändern, Wahrnehmung für das zu sehen, erkennen, was das ist, mit dem letztendlichen Ziel natürlich, Wahrnehmung als Sankhara, eben halt auch als Gestaltung zu sehen und loszulassen, aufzugeben. Aber dazu müssen wir erstmal in der Lage sein, Wahrnehmung zu verändern oder auszutauschen. Na, und das fängt ja bei Atmung, ist ja bei der Atmungsmeditation, deshalb ist ja die Atmungsmeditation so toll. Ja, weil wenn der Geist wirklich mal still wird, der Atem zur Ruhe kommt, das ist eine ganz andere Art von Wahrnehmung vom Atem. Ja, ich erlebe den Atem einfach auf eine Weise, die halt ganz anders ist als normal. Ja, weil ich ihn nicht mehr kontrolliere, zum Beispiel. Wenn ich aufhöre, meinen Atem zu kontrollieren, dann kann er ruhig werden, dann kann er still werden, dann kann er friedvoll werden. Solange ich da noch sitze und an dem Atem rumdrehe und meine, den irgendwie manipulieren zu müssen oder so haben zu müssen, kann er ja gar nicht zur Ruhe kommen. Ja, wenn ich wirklich sehe, der Atem atmet, der Geist, der weiß, dann habe ich da zwei Realitäten. Aber ich kontrolliere den Atem nicht mehr und dann kann der zur Ruhe kommen. Und dann fängt er auch an, sich zu verändern. Und dann kommt da halt auch diese mentale Wahrnehmung des Atems ins Spiel. Und das sind halt eben die Zustände von wenn der Geist sich anfängt zu sammeln. Das heißt, also ich finde diese Idee, das ganze Dhamma als ein Spiel mit Wahrnehmung zu sehen, hilfreich. Also es geht darum, erstmal unsere gewohnten Wahrnehmungen zu hinterfragen, zu unterminieren, in Frage zu stellen und andere Wahrnehmungen zu entwickeln und natürlich möglichst heilsame. Jetzt auch gesagt, das Erkennen, Erkenntnis, Panya, Weisheit, und ich habe eine Erklärung gehört des Wortes, wo das zerlegt wurde in Pan und Nya. Nya ist ja auch wieder Wissen. Mhm. Und Pan war irgendwie viele oder so, könnte es sein. Und dann wurde gesagt, naja, eben verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Also, wie du es jetzt gesagt hast, die Wahrnehmungen austauschen zu können. Und dieses Wissen darum. Also habe ich so noch nicht gehört, aber kann gut sein, ich weiß nicht. Also ist mir jetzt unbekannt, kann ich nichts zu sagen. Ja. Aber du hast recht, ein Ja ist die Wurzel von Wissen. Ne? Also ein Ja, wie Vinyana, ja. Sanya, ja. Banya, ist alles ein Ja, ist alles die gleiche. Ja. Ist also ein Erkennen oder Wissen. Banya wird halt eigentlich mit Weisheit übersetzt, Sanya mit Wahrnehmen oder für Wahrnehmen. Vinyana, Bewusstsein. Oder einfach auch nur Jnana. Jnana ist Erkenntnis. Jnana ist Erkenntnis. Genau. Ja, ich denke mal, jeder von euch hat irgendwie diese eine ähnliche Erfahrung, also denke ich mir oder hoffe ich mal gemacht, ne, dass man einfach plötzlich erkennt, ich kann nicht umdrehen. Ich bin da nicht zu verdammt, mich jetzt irgendwie hier schlecht draufzubringen. Ne? Aber wir sehen in so einem Zusammenhang auch, wie schädlich oder wie viel Kraft eigentlich unsere Gedanken haben. Ne? Das heißt, in dem Maße, in dem wir uns natürlich in unserer eigenen Gedankenwelt verlieren und die für wahr oder für ernst nehmen, bestätigen natürlich diese Gedanken auch unsere Ansicht. Ja, unsere Ansicht füttert unsere Wahrnehmung. Ja, die Wahrnehmung füttert unsere Gedanken, die Gedanken füttern unsere Ansicht, die Ansicht die Wahrnehmung die Gedanken, und so dreht sich der ganze Spaß im Kreis. Das ist ja dieses Vipalasa, dieser Teufelskreis von Anschauung, Wahrnehmung und Gedanken, den müssen wir halt knacken, brechen, durchbrechen. Und da, wo der wirklich gebrochen wird, deshalb ist ja der erste Faktor im achtfachen Pfad, ist ja rechte Anschauung. Das heißt, der Punkt, wo wir wirklich durchdringen, da mal zum ersten Mal wirklich durchdringen, ja, ist, wenn die Anschauung sich ein für alle Mal verkehrt, also richtig, richtig dreht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich rechte Anschauung habe, ist der achtfache Pfad sozusagen programmiert. Also ich habe rechte Anschauung, das heißt, von dem Moment an sind meine rechten Gedanken richtig, mein Reden, mein Handeln etc. etc. etc. So. Das heißt, der erste tiefe Durchbruch ist durch Erkennen, durch Jnana, ja, und eben der Veränderung von Anschauung, von falscher zu richtiger Anschauung. Und dann verändert sich ja auch mit der Zeit die Wahrnehmung bis sie irgendwann sich endgültig verändert hat. Ja, das heißt, die Wahrnehmung ist ja abhängig von meiner Anschauung. Die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme, ist abhängig von meiner Anschauung. Solange meine Anschauung falsch ist, ist meine Wahrnehmung falsch. Solange meine Wahrnehmung falsch ist, sind meine Gedanken falsch. Meine Gedanken füttern die falsche Ansicht, und so dreht sich es im Kreis. Wenn meine Anschauung, in dem Moment, wo die Anschauung richtig gestellt ist, ja, habe ich, wenn ich Sati habe, also wenn ich mich an diese rechte Anschauung erinnere, die ja dann in meinem Herzen einmal verankert ist, dann ist ja das Strom eingetretener ist, ja, in dem Moment, wo ich Sati habe, wo ich mich dessen erinnere, dieser rechten Anschauung, zack, ist meine Wahrnehmung recht. Immer richtig. Immer. Geht nicht mehr anders. Aber die falsche Wahrnehmung kommt natürlich immer nochmal hoch. Und dann ist halt eben die Praxis von dem Strom eingetretenen, also von dem, der Dhamma gesehen hat, die Wahrnehmung immer wieder aufzufrischen und auch die Gedanken, bis ich irgendwann mal nicht mehr falsch wahrnehme und auch nicht mehr falsch denke. Und dann bin ich irgendwann nahe. So einfach ist das. Kann man sagen, dass Anschauung das gewohnheitsmäßige Denken ist, die Denkmuster? Also, weil wenn ich Anschauung ist grundlegender. Anschauen ist viel grundlegender. Also gut, das gewohnheitsmäßige Denken ist aber eher auch ein Produkt dieser Anschauung. Oder eigentlich ein Produkt unserer Wahrnehmung auch. Also die Anschauungen sind eigentlich diese, würde ich als das Grundlegende aussehen. Die Gedanken sind mehr so die Manifestation unserer Anschauung, verstehst du? Oder die Wahrnehmung sind auch die Manifestation unserer Anschauung. Wahrnehmung und Gedanken, wie ich immer gerne sage, die Spielwiese von Mara. Da dreht sich alles, spielt sich alles ab. Wir leben in Wahrnehmung und Gedanken. Und natürlich Gefühl. Aber das ist quasi der Kern unseres Erlebens. Unseren Ansichten und Anschauen werden wir eigentlich nur richtig bewusst, wenn jemand die in Frage stellt oder angreift. In der Regel schlummern die da irgendwo und sonst gibt es ja auch den Hang zur Ansicht als einer der Hänge genannt, der halt auch recht sehr grundlegend ist dann. Ja, ist ja auch einer der Upadana, die Upadana, Anhaftung oder Ergreifen von Anschauung. In welchem Zusammenhang steht Wahrnehmung und Interpretation? Gibt es eine Wahrnehmung ohne Interpretation? Ich würde sagen, Wahrnehmung ist die Interpretation, ist nicht, ist eine Interpretationsform. Ja, zwei Worte für das Gleiche. Also ich mache immer gerne auf diesen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Erinnerung. Ja, weil Wahrnehmung ist was Gelerntes. Ja, also wir lernen, auf eine bestimmte Weise wahrzunehmen. Also wir lernen Wahrnehmung, das sind Muster. Das sind Sachen, die wir erinnern. Was irgendwann mal gelernt hat, ist gelb, das ist blau, das ist rot, das ist grün. So. Wenn jetzt irgendwann kommt und sagt, nee, das ist aber blau, dann haben wir ein Problem. Wenn das nach deiner Meinung nach rot ist. Aber es hat gelernt. Und deshalb ja auch durch diese, deshalb ja auch so unterschiedlich von Mensch oder Charakter zu Charakter. Wahrnehmung ist, wir leben alle in unserer eigenen Welt, wenn du so willst. Unsere Wahrnehmung, die ist sehr individuell. Ja? Und deshalb sagt der Buddha, genau durch diese Wahrnehmung müssen wir durchbrechen. Ja? So dieses Gleichnis von dem irgendein Objekt hochzunehmen und zu sagen, was ist das? Ja? Dann fängst du an zu erzählen. Schüssel, Metall, Messing, kalt. Und irgendwann sind all die Wahrnehmungen, all die Beschreibungen, all die gelernten Interpretationen dieses Objektes haben sich irgendwann erschöpft. Da fällt dir nichts mehr ein. So, und dann musst du weiter gucken. Und dann siehst du, was das wirklich ist. Das ist so die Idee. Also diese Idee zu schauen, ne, deshalb sind wir wieder bei diesem Hinschauen, deshalb brauchen wir ja Samadhi. Die Fähigkeit, ohne dass der Geist sich bewegt, eine Sache anzugucken, für eine Stunde oder zwei oder drei. Einfach nur da zu gucken. Je mehr du in dieses Ding hineinbohrst, umso mehr siehst du ja. Weil es ist wie so eine Zwiebel, die ganzen äußeren Lagen, die pellen irgendwie alle weg. Irgendwann hat sich das alles erschöpft. Das ganze Gelernte hat sich erschöpft. Und dann, ja, die Idee ist halt eben, dass du eben siehst, was ist wirklich da. Weil das ist ja anders als nur eine Beschreibung. Was ist das wirklich? So, deshalb sagt der Buddha, Sankara, sagt der Buddha, ist wie der Plantain Tree. Oder wie eine Zwiebel. Plantain Tree ist der Bananenbaum. Pelze die ganzen Blattscheiden weg und in der Mitte ist nichts da. Das sind unsere Gedanken. oder ja, Gunnar Ratana hat es mal gesagt, Sankaras hat nicht wie ein Plantain Tree, also nicht wie ein Bananenbaum, oder, sondern wie eine Zwiebel. Bei Englisch spricht Onion. Ja? Onion. On and on with an I in the middle. Mhm. Onion schreibt man O-N-I-N-O. On and on with an I in the middle. Aber wenn du die Onion auseinanderpellst, ist in der Mitte genau nichts da. Also es gibt kein Ei. Es ist nur Self. Das ist genial von mir. Fängt mal an, das ist dann typabhängig, welchen von den 10 Wahrnehmungen oder mehrere oder alle. Fängt erstmal an, die auswendig zu lernen. Ja. Die Eltern haben fleißig mitgeschrieben. Gibt es dann das Skript? Nee, würde ich auch sagen. Ich meine, der Kram gehört bei viel Zeit. Genau. Sekundärer Krankheit. Also ich finde die alle spannend, aber ja. Ich wüsste jetzt auch nicht. Also ich fange halt bei anderen Balance an. Ja. Genau. Ja, aber die anderen Wahrnehmungen, die gönnen ja, ne, die eine zum Beispiel, dass man halt seinen Geist heilsam hält, dass man eben versucht, unheilsame Sachen nicht zu tolerieren. Das machst du halt die ganze Zeit, versuchst du ja. Halt so, ne, solche Sachen, oder? Ja, oder diese Sachen mit dieser Faszination. Ja, immer wenn ich irgendeine Form von Faszination in mir entdecke, erinnere ich mich unweigerlich an diese Episode. Und dann stellen sich bei mir gleich die Nackenhaare auf. Irgendwie, ja, weil ich genau weiß, da, genau da, ja, das ist der Samen für Wiedergeburt. Irgendwie. Und das Wort Faszination kommt aus dem Lateinischen, das kommt daher, das hat auch mit Fesseln zu tun, mit Binden. Also das sind früher irgendwie... dass irgendwelche Routenbündel gebunden wurden. Und also Faszination heißt gefesselt sein. Ja, gebunden sein. Gebunden kann ich sein. Das kann man gut vorstellen. Ja, und ich meine, Anicca, Dukkha, Anatta, Sanya, ich meine, das sind halt eben Wahrnehmungen, wir versuchen halt diese Wahrnehmung zu entwickeln. Ich meine, ich versuche halt, bemühe ich halt so oft ich kann. Und wenn ich irgendwas sehe und ich merke, da ist die Wahrnehmung von ach, ist das toll? Ne? Das ist so wie Lumpacha, ne, immer gesagt hat. Mein Nähe. Ne? Sobald der Geist irgendwas gesagt hat, mein Nähe. Mein Nähe heißt not sure. Nicht sicher. Ne? Dann hast du jedes Mal, wenn der Geist irgendwas ganz klar sagt, das ist jetzt so, dann sagst du dir, mein Nähe, not sure. Not sure, nicht sicher. Dann hast du versuchst einfach diese Wahrnehmung zu unterminieren, ne, bis der Geist irgendwann, ne, der rebelliert natürlich irgendwann, ne, aber das ist, macht ja auch Spaß, ja. Ne, weil du merkst ja, wie gebunden du durch deine Wahrnehmung bist, ne, weil du immer in den gleichen Mustern wahrnimmst. Ne, und wenn du das erstmal erkannt hast, das ist richtig, ja, es ist erlähmend, ist lähmend und erschreckend eigentlich. Ne. Und wenn du merkst, du kannst damit spielen, dann fühlst du dich gleich irgendwie freier. Also ich mache das halt auch gerne in Situationen, wo ich halt eben, ne, wie ich immer sage, wenn ich reise oder so, ne, gerade Flughäfen oder jetzt letztlich mussten wir da irgendwie Fotos machen für unser Indienwiesen, da war ich zum ersten Mal in Bayreuth da in irgendeiner komischen Passage. Ne. Wir sind also, der Eddie hat uns morgens da rausgeschmissen, und sagte, steig hier aus und geht durch die Passage, dann kommt er bei dem Fotoladen aus. Und ich so, ja, mach ich. Und bin ausgestiegen und sah dann auch irgendwo, wo ich da hin musste. Und gehe so durch die Passage, das war halt recht früh morgens. Und das war so eine richtige Schickimicki-Passage. Also so richtig versucht auf, wir sind eine Großstadt, ne, so gemacht. Mit irgendwelchen Parfum-Shops und tolle Klamotten und keine Ahnung. Aber da war kein Mensch. Das war wie so eine Geisterstadt. War zu früh. So eine, ja, wir waren total zu. War nicht ein Mensch. Da war niemand in den Geschäften, niemand draußen. Und du gibst euch diese Schickimicki-Passage mit diesem roten Teppich und alles irgendwie total am irgendwelche tollen Lichtchen und so. Das war echt surreal irgendwie. Ne? Ich habe echt gedacht, boah, ich bin im Film oder so. Ne? Genauso im Film, genauso surreal ist, wenn das Ding voll ist und die Leute da rumrennen. Ja, aber von Gier hast du Verblende getrieben. Das war völlig schräg irgendwie. Das war echt total komisch. Ja, oder du merkst auch, also als wir dann auch in diesem Fotoladen waren, ne, war halt ein junges Mädel, was dann irgendwie die Fotos gemacht hat und so, ne? Wenn du die Möglichkeit hast, mit dieser Situation irgendwie zu spielen, dann bist du auch irgendwo freier oder du bist auch nicht so nicht unsicher. Oder du fühlst dich nicht irgendwie so ja, das ist alles nicht so fest. Weißt du? Mhm. Da sind mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mhm. Keine Ahnung. Man erlaubt sich auch Wahrnehmung oder Sachen zu machen, wo andere sagen, hey, das kannst du nicht machen. Oder sowas kannst du noch nicht fragen. Oder sowas kannst du nicht irgendwie... das geht doch nicht, das ist doch gegen die Gewohnheit. Oder das macht man doch nicht. Irgendwie dann, ja, so. Okay. Good enough. Panno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Nee, Montag. Montag. Morgen ist Shaving Day. Aber ich werde morgen nicht shaven. Bis schnell fest übermorgen. Mein Sanya ist nämlich nicht mehr so gut. Ich muss Patimokka lernen.